am Start. Ich war bei Rapper Cindy 1 in den Charts. Das Arbeitsamt flucht, denn ich habe keinen Job. Insider-Tipp, Ali hat das beste Ort. Ich geh zu Pennymarkt, wie's ein Penner macht. Ein Zehner reicht für den Alk bis Mitternacht. Und dann chill ich mit ner Woddy ohne Amein. Alles ist cool, ich habe Ganja dabei. Guck mal, Sandy findet mich trendy. Denn die Kids haben den Scheiß auf'm Handy. Ausbildung geschmissen, wollte Star werden. Du musst wissen, ich will nicht am Sterben. Lederjacke, Joint, Hugo Boss, Air Max. Oink, oink, du Hurensohn bist perplex. Guck mal hier, Opfer, wo mein Penis ist. Und du küsst die Schlampe noch widerlich. Zwischen den Pfosten, ich hab letztens Linda gebankt. Und die Schlampe musste kotzen. Sie sagt, dass sie nur Alkopops trinkt, obwohl ihr Hals nach Alkohol stinkt. Angeblich kifft sie nicht mal, aber hat irgendwie immer Papers am Start. Sie sagt, sie will ins Kino, Liebesfilm. Ich sag, gib mal Paper, ich will lieber hier chillen. Du hast gerade gekotzt, mach mal ganz langsam. Doch die Nutte will Party machen, die ganze Nacht lang. Und sie fängt an zu blasen, die Hure. Und sabbert dabei auf meine Schuhe. Sie sagt, wie heißt du eigentlich? Ich sag, Schnauze, mit vollem Mund spricht man nicht an.